sent. Jesus sagte, ich wurde gesandt. You see, Jesus was really sent. Jesus wurde gesandt. But Christ is the God. Aber Christus ist Gott. Jesus was sent. Is the God, Son of God, Son of Man. Sohn des Menschen, Menschensohn und Sohn Gottes. God in the spirit. Gott im Geist. At the outside. Aber das Äußerliche. He was sent. Er wurde gesandt. And he came. Und er ist gekommen. Just like you and me, we are sent today. Genauso wie wir, du und ich, gesandt sind. And our needs is to do his will. Ist sein Willen zu erfüllen. And that's why he equipped us. Deshalb hat er uns ausgestattet. That's why he gave us his life. Hat uns sein Leben geschenkt. So that we cannot do that his will. Damit wir seinen Willen vollbringen können. You know the life, you the old life and the new life. Leben, das neue Leben. You see the life you now have when you now when we are now a child of God. Das neue Leben, das du jetzt hast, seitdem du ein Kind Gottes bist, is Christ's life. Das Leben von Jesus Christus. He said, the thief cometh to steal, to kill and to destroy. Der Dieb kommt, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Johannes 10:10. You see, but I have come to give life. Aber ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben. But we can say we have life before. Wir könnten behaupten, dass wir ein Leben vorher hatten. Before you receive Jesus into your life, bevor wir Jesus in unser Leben in uns hinein empfangen haben, before he came into you, bevor er in uns you were living, you waren wir lebendig, wir waren da. But he said, I came to give life. Aber er sagt, ich bin gekommen, um Leben zu schenken. You see, a life that is a supernatural life. Ein übernatürliches Leben. A life that Satan cannot control. Ein Leben, was der Teufel nicht kontrollieren kann. A life that sicknesses and diseases cannot cannot ein Leben, was von Krankheit und Seuchen nicht angegriffen werden kann. That whatever come there, you have the right to tell that thing to go. Was immer dieses Leben angreift, du hast die Kraft und Autorität, das zu verweigern in Jesus Namen. The life of Christ that we have now. Das Leben von Christus, was wir jetzt don't haben. Don't separate yourself from this life. Trenne dich nicht von diesem Leben. It's who you are now. Es ist das, was du bist jetzt. Don't say Jesus can do this, I cannot. Sag nicht, Jesus kann es, aber ich kann es nicht. Whatever Jesus. Was auch immer Jesus tun kann, kann er durch dich tun. Because you are not without him. Denn du bist nicht mehr ohne ihn. Because he is in you. Er ist in dir. Remember before he left. Erinnere dich, bevor he said, er ging. Greater work are you going to do? Er sagt, größere Werke werden wir vollbringen. Because I go to my weil father. Ich zum Vater gehe. So faith is not Jesus can do it. I cannot do it. Glaube bedeutet nicht, dass Gott kann es tun, aber ich kann es nicht. Faith is I can't do it. Glaube bedeutet, ich kann es tun. Not without Jesus. Nicht ohne Jesus. I have Jesus. Aber ich habe Jesus. With Jesus, it is everything. Nothing is impossible. Jesus ist nichts unmöglich. Praise the Lord. Halleluja. My will. Mein Wille. See, God has his own will for us. Gott hat seinen eigenen Willen für uns. My meat is to do his will. Meine Speise ist sein Willen zu tun. My food is to do his meine will. Nahrung ist sein Willen auszuführen. Some people's food is their job. You see? Einige Leute, sie ihre Nahrung ist ihr Job, ihre Berufung. Oh, their power, the natural powers. Und ihre natürliche Kraft. All these things, you see? Diese Dinge, Jesus, he said, Jesus sagt, meine Speise, my food, meine Nahrung, I feed with his will. Ich werde satt von seinem Willen. I feed, his will feed me. Sein Wille macht mich satt. It's when I'm in his will that I'm being fed. Wenn ich in seinem Willen bin, dann bin ich satt, dann bin ich erfüllt. You see, it's then I am filled, you see. If I am not in his will, I'm not eating. Wenn ich nicht in seinem Willen bin, dann hungere ich. Praise the Lord. Halleluja. He said, and to finish it. Um ihn auszuführen. You know, you can start something and not finish it. Wir können anfangen, aber wollen wir es auch zu Ende. People can start ministry. It's Leute können eine Gemeinde beginnen, aber können sie es auch weiterbringen? You see, marriage today, how many continue? Ehen, wie viele Leute machen weiter? If I tell you I love you today, can I continue loving you? Wenn ich sage, dass ich dich liebe, kann ich es auch morgen, übermorgen tun. Without Jesus, there's nothing like continuation. Denn ohne Jesus gibt es keine Fortführung. Everything, they're all temporary. Alles ist bedingt. I love you is temporary. Das, ich liebe dich ist nur temporary. You see, telling your wife I love you without Jesus, sagen, you are joking. Das ist nur Worte. Telling your husband, even your children. Selbst deinen Kindern zu sagen. Let them make mistakes. Lass sie den ersten Fehler machen. Stupid man. dann fängst du an, die Leute zu verfluchen. Deine eigene Frau zu verfluchen. You see, when mistake comes, it's not when things are good. Ich meine nicht, wenn Dinge gut laufen. That's why he's so wonderful. Deswegen ist Jesus so wundervoll. That's why his love is so different. Deswegen ist seine Liebe so anders. You see, until you obey your parents, they love you. Erst wenn du deinen Eltern gehorchst, dann lieben sie dich. Missachte ihr Wort, missachte ihre Gebote. Du hast dich für Jesus entschieden, statt für sie. They will hate you. Sie werden anfangen, dich zu hassen. They will run away from you. Sie werden anfangen, dich zu verfolgen. Sie werden hinter dir her sein. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. This time, let us quickly go to John 6. We are still in John. Johannes 6. John 6. Without Jesus, you cannot continue. Ohne Jesus kannst du nicht weitermachen. That's why he said, abide in me. So sagt er, bleibe in mir. Without me, you can't Denn do ohne nothing. Mich kannst du nichts tun. You are never mature where Jesus is. Du bist niemals reif genug, wo you Jesus know, in this world, 18 years, you are now mature. Hier auf dieser Welt, ab 18 bist du volljährig. You see, you can go and live on your own. Du kannst alleine wohnen. In Europe here. In Europa ist es so. In Nigeria, Africa. In Afrika ist es anders. 30 is still on that mother or something. Praise the Lord. Hallelujah. The mother is saying, my son, hey, come and sleep. You see? Praise the Lord. Hallelujah. But with Jesus. With Jesus. You remain a baby forever. Bleibst ein Baby für immer in seinen Armen. He can take care of you more than you can take care of yourself. Er kann besser auf dich achten, als du es selbst. Remember, the life he gave you belong to him. Erinnere dich, das Leben, was er dir geschenkt hat. And he can take care of his own life more than you. Und er kann besser auf dieses Leben achten, als du es kannst. You see, you know, when people have television. Wenn Leute einen Fernseher haben. You see, sometimes we have to go to the manual, keep on checking what we have, we go to operate it. Manchmal müssen wir jetzt zur Bedienungsanleitung zurückgehen und nochmal nachgucken, wie wir das Ding eigentlich einschalten. You see, once somebody that manufacturer just come, he just take the remote, he just You see, before you know it, everything is fit because he, you see, it's coming from him. Aber wenn jemand kommt, der das den Fernseher gebaut hat, er braucht diese Bedienungsanleitung nicht. Er geht einfach her, nimmt die Fernbedienung und drückt die Sachen und es funktioniert alles einfach. That's how Jesus. So ist Jesus. The life he gave us. Das Leben, was er uns geschenkt hat. It's a supernatural. Ist ein übernatürliches Leben. And no natural can handle it. Und das Natürliche kann damit nicht umgehen. The natural can do nothing with it. Das Natürliche kann nichts damit anfangen. And that's why you see children of God, they are one from one problem to another. Siehst du Kinder Gottes, die von einem Problem zum anderen? Yeah, then you see they might be happy today. What about tomorrow? Sind sie heute glücklicher, was Because they don't, the life they are living. Weil das Leben, was sie führen. They might be saved in the spirit. Vielleicht sind sie im Geist gerettet. But the Lord is not their Lord. Aber der Herr ist nicht ihr Herr. He's only their Savior and not their Lord. Nur ihr Retter, aber nicht ihr Herr. If he is your Lord, und wenn er wirklich dein Herr ist, your joy remains permanent. Ist deine Freude konstant. He's not today happy, tomorrow sad. Morgen you see, because Jesus is always the same yesterday, today, and forever. Und Jesus ist der gleiche gestern, heute und für immer. And that's how your joy is to be supposed to be the same today, yesterday, today, and forever. So sollte auch unsere Freude die gleiche gestern, heute und für immer sein. But today, what is our joy? Was passiert denn heute? Our Tage? Beauty, unsere Schönheit. You see, we look at our body. Ich schaue auf unseren Körper. Our property. Das, was wir haben. You see, am I having a good job? Habe ich einen guten And that's why when that job is gone, this ist Job weg, your joy is gone. But Jesus is your joy. Aber Jesus ist Nobody can take Jesus away Niemand from you. Niemand kann uns Jesus wegnehmen. Allow Jesus to be everything. Lass zu, dass Jesus alles ist. Praise the Lord. Halleluja. Johannes 6, 38. Jenny, can you help us to read it? passiert. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. For I came down from heaven. You know, he left heaven. Er hat den Himmel verlassen. And came here. Er ist hier gekommen. You know, heaven is wealthy. Der Himmel ist reich. He's rich. That's why. That's how he became poor. So wurde er arm. He left heaven. Er hat den Himmel verlassen. He left all the wealth. Er hat den Reichtum verlassen. I came here. I become like a man. Und ist ein Mensch geworden, ein natürlicher Mensch. You see how God can bring down himself. Seht, wie sehr Gott sich demütigen kann. That's how he wants us to bring himself. Und genau so bring ourselves down before him. Dass wir uns vor ihm demütigen. You see, bringing yourself down is not before problems. Wir sollen uns nicht vor Problemen demütigen. You don't see problem bigger than you. Wir sehen nicht Probleme als größer und mächtiger als uns. You see, you don't see whatever is outside there bigger than you. Was draußen ist, ist größer als you. See, bringing yourself down just only before Christ. Heißt nur vor Christus, God. Vor Gott. Because you remain his baby forever. Du bleibst sein Baby für immer. He changes your pampers. Er wechselt deine Windeln. You know, you still wear pampers. He just dresses you. Er kleidet dich. He will just take care of you. Er nimmt acht. But before problems. Aber vor Problemen. You are God. Bist du Gott. Before problems. Vor Problemen. Until you see yourself like Jesus. Erst wenn du so siehst wie Jesus. Problem we never solve. Wenn Probleme sich nicht lösen. Don't you understand me? If you remember Peter and John, how did they say it? Petrus und Johannes erinnern. They did not say what Jesus has. Sie haben nicht gesagt, das was Jesus hat. He said, silver and gold have I. Oder Silber und Gold haben wir nicht. I might have forgotten my portmoney at all. Vielleicht habe ich meine Geldbörse zu Hause vergessen. Maybe I don't even have any money. Vielleicht habe ich noch nicht mal Geld. But I have what is bigger than money. Und ich habe etwas, was größer ist als Geld. He did not say what Jesus has. Er hat gesagt, das was Jesus hat. He said, I. You see. Silber und Gold habe ich noch. Aber das, was ich habe, what I have, das, was ich habe, das gebe ich dir. I have Christ, I ich habe Christus, deswegen gebe ich dir Christus. Rise up and walk. Steh auf und geh. There's no separation. Da war keine Trennung. You see, you don't see Jesus can do it. I cannot do it. Da war kein Jesus, kann es nicht. You see yourself as Jesus. You cannot do. Somebody will die. You cannot. Because all of you, you are to be able to raise the dead. Denn wir alle sollten in der Lage sein, Tote wieder auferwecken zu lassen. He said, "These signs shall follow them." Denn diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. In my name, in meinem Namen, they shall cast out them. You see, he did not say these signs shall follow pastors. Er hat nicht gesagt, diese Zeichen werden den Pastoren. You see, those that believe, sondern die, die everybody, glauben, all children of God. Alle Kinder Gottes. You see, no matter, you see, people you are. A cleaner. Das wenn du eine Reinigungskraft wirst. You are to be able to raise the dead. Du sollst in der Lage sein, die Toten wieder aufzunehmen. To heal the sick. Die Kranken zu heilen. If even you are a housewife, you know there are some pastors. It's a ministry, it's a job. Denn eine Hausfrau zu sein ist auch eine Gemeinde. It's a ministry. Es ist eine Ministry. When your letter, the postman just coming. Der Postbote kommt. You see, just bring blood. Maybe you just fall down there. You are the one that's supposed to raise that postman from the dead. Unmächtig wird. Du sollst da sein, den Postboten wieder aufzunehmen. You don't call for what you call it, ambulance. Du rufst you know, people call ambulance. Den Krankenwagen. Du rufst den Krankenwagen. But if you don't know the word, wenn du das Wort it's better you call ambulance than the doctor. And if you have the word, wenn du das Wort the word is greater than the doctor. Das Wort ist größer als der Arzt. He's saying this word to heal us. Er hat gesagt, send doctors to heal us. Gesandt uns zu heilen. Er hat Ärzte gesandt, um uns zu heilen. You see, if you don't have the word, wenn du das Wort nicht I don't tell people don't go to the doctor. Ich sag Leuten nicht, sie sollen nicht zum Arzt. If your faith is not big enough, wenn dein Glaube nicht groß genug ist, if it is not pure enough, wenn dein Glaube rein genug ist, if there are a lot of unbelief fighting your faith, wenn in diesem Glauben so viel Unglauben ist, because we all have the same faith, wir alle haben die gleiche Menge Glauben, the unbelief we have is what aber is der different. Unglauben. Das Maß an Unglauben ist unterschiedlich. You see what you watch with you see places you go to, you get unbelief from there. Das was du dir anschaust, Orte, wo du hingehst, das wird Unglauben dein Herz. You see, there are lots of things that you do that I don't go there. I don't go there because I know that Satan can come You see, unbelief. Ich gebe es dir, denn ich weiß, dass der Unglaube da durchkommt. Praise the Lord. Halleluja. For I came down from heaven. Jesus came down from heaven. Jesus kam aus dem Himmel. And that is how we are from heaven. Genau sind wir aus dem Himmel. We are from heaven. We are not from here. And that's why Colossians said we are to look there, because that is where we are from. Steht in Kolosser. Kolosser, dass wir da hinschauen sollen. You see. He said, not to do my own will. Nicht mein eigenen Willen. I'm not here to do what I like. Um das zu tun, was mir gefällt. I'm not here to do what I love. Ich bin nicht hier, um das zu tun, was ich liebe. I just doing what the word said. Ich tue das, was das Wort mir sagt. I might not like it. Vielleicht gefällt mir das. But since the word said, weil das Wort es sagt, I love it. Liebe ich es. It belongs to me now. Es gehört zu mir jetzt. I just learned to have to believe it. Ich lerne es zu glauben. You see, you know, we want to do what we like. Wir wollen das tun, was uns gefällt. He said, to do, not to do my own will. Nicht meinen eigenen Willen zu tun. My own will. Mein eigener Wille. If I don't like something, I don't do it. That's what people say. Wenn ich etwas nicht mag, dann tue ich es eben nicht. If what I want, I don't want, I don't do it. Was ich nicht will, das tue ich nicht. But the will of him that sent me. Aber der Wille dessen, der mich gesandt hat. Jesus was sent. Jesus wurde gesandt. So also we are sent. So wurde auch Jesus gesandt. Sind wir auch gesandt. And it is his will in all areas of our life. Es ist sein Wille in allen Bereichen unseres Lebens. It is his will. Sein Wille. You know, when we talk about God's will. Wenn wir über Gottes Willen sprechen. We always see his will in just some areas. Denken wir, sein Wille ist nur an bestimmte Bereiche unseres Lebens gebunden. You see, we see his will in our job. Maybe I want to have a job. Father, is it your will that I do this job? Wir sehen seinen Willen in unserem Arbeitsplatz. Gott, ich will diesen Beruf haben, ich will diesen Job haben. Soll ich es tun oder nicht? But in all areas. Aber in anderen Bereichen. You see, in your marriage. In deiner Ehe. If you want to have mates. Wenn du eine the will of God, have his will for you. Gott hat seinen Willen für dich. You see, auch in diesem Bereich. The man or the woman. Der Mann oder die Frau. And in your relationship, those you have relationship with. Die, mit denen du Beziehungen should be according to the will of God. Sollte nach Gottes Willen passieren. You're going out and you're coming in. Dein Rausgehen und dein Eingehen sollte durch Gottes Willen passieren. In your celebration. Oder in deinen Feiern. Was zelebrierst du? You know, we celebrate a lot of things. Feiern viele Dinge. Birthday, marriages. Geburtstage, Ehen, Heiraten, Hochzeiten, alles feiern wir. Evil barrier. Begräbnisse. In Paul talk about burial. Paul sagt über eine Beerdigung. He said we should not be like those. Wir sollen nicht wie die sein. You're saved. Die Ungläubigen. Bei einer Beerdigung. He talks about. He said we are not to be like them. Wir sollen nicht wie sie sein. In burial should be the will of God. Should be according to His will. Ein Begräbnis sollte nach Gottes Willen passieren. Also in our prayer. Auch in unserem Beten. Let us quickly go to 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonians 5. Before we now go to hungry. Hungry. That of hungry. Hungry. You want us to be hungry. Ich will, dass wir hungrig sein. Hungrig bleiben. 1 Thessalonians 5. Vers 18. 1. Thessalonicher 5. He said, in everything, give thanks for, give thanks, you see. He said, in everything. In allem. Not when things are good. Nicht wenn die Dinge gut laufen. You give thanks. Dann darfst du. But he said, in everything. In allem sollen wir dankbar sein. Even when things are not wenn even die Dinge good. Nicht gut when laufen, you fail. Versagt. You know when you fail, when people fail, they are weeping. They are sagen, sind sie am Boden, oh, wow. Sie but the Bible is saying, give thanks, give thanks. Dank in everything. Everything. Then Because it's not negative thinking. Denn es geht nicht um das negative Denken. It's not negative result. Negative Resultate. And it's not positive thinking. It's not positive Denken result. Positive the death of Jesus, the death today is negative. Der Tod von Jesus Christus. That is our victory today. Das Negatives, aber heute ist das unser Sieg. Der Tod von Jesus Christus ist unser Sieg. His death is our victory today. Sein Tod ist unser Sieg. In everything, give thanks. For this is the will. You see, the will of God. That is the will. So once you are giving thanks in everything, you are following the will of God. Do you understand what I'm saying, please? You see, he said, for this is the will of God in Christ. You see, his will, you see, you know where it's in all areas. In allen Bereichen. People don't even know that when they are saying, oh, Father, thank you. That is the will of God for you. But just to say thank you. Wenn ich einfach nur einen Dank an Gott geben, dass das schon der Wille Gottes ist. To say, Father, you are good. You are good God. Gut. Du bist ein guter Gott. You see, it is his will for that you say thank you. You are good. You are so wonderful. You are so marvelous. Such nach einem Namen, mit dem du ihn erhöhen kannst. He said, for this is the will of God. Denn das ist der Wille Gottes. And our prayer should be, Lord, direct us, direct me to do whatever you want me to do. Unser Gebet sollte bleiben, dass wir den Herrn darum bitten, dass er uns führt in dem, was er für uns tun wird. Everybody, let us pray this prayer together. Lass uns das Gebet gemeinsam beten. Say it with me. Praise the Lord. As I say, you repeat it. Wie ich es sage, wiederholt es. Lord. Herr. Lord. Direct me. Leite mich. To do whatever you want me to das do. Das zu tun, was du von mir willst. And help me. Und hilf mir. To reject whatever you want me to reject. Das zu verweigern, was du willst, was ich verweigere. It's a big prayer. Das ist ein großes Gebet. There are things he wants you to leave. Es gibt Dinge, die du hinter dir lassen willst. And those things we love them so much. Diese Dinge lieben wir so sehr. You see, we are finding it difficult to leave. Es fällt es schwer, es zurückzulassen. Allow the Holy Spirit to help you to. Lass zu, dass der Heilige Geist dir hilft, to reject. Das zurückzulassen. There are a lot of things that we might even see them go. Es gibt viele Dinge, die wir sogar gut erachten, aber sie bedeuten Zerstörung. A lot of relationships that we are in everywhere. Wir sind oder waren. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 5. Matthew's story. Go to Matthew 5. He wants us to be hungry. He wants us to be hungry. verse 6. He said, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Vers 6. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Blessed are they which do hunger. Glückselig sind die hungrig bleiben. You see that you are hungry. Dass du hungrig bist. It's a blessing. Ist ein Segen. That you are hungry of Christ. Dass du hungrig bist für Christus. You are hungry to depend on him. Dich auf ihn folgen. You are hungry to trust him. Du bist hungrig. You are not tired of trusting him. Du hast es nicht satt, ihm zu vertrauen. You are not tired of believing the word of God. Du hast es nicht satt, dem Wort zu glauben. You are hungry of believing the word of God. Ihm zu glauben, sein Wort zu glauben. He said, after righteousness. You see, to be hungry and to taste. You see, to be hungry and to taste are not the same thing. Hunger und Durst nicht dasselbe. You know, you can't drink. You can have dust and you drink, but you are still hungry. Du kannst etwas trinken und durstig sein, dann bist du aber trotzdem immer noch hungrig. And you can eat. Your stomach is filled, but there is dust. Aber du kannst auch nicht essen. Dein Hunger ist gestillt, aber du bist immer noch durst. He said the two. Beide. Jesus talk about the two. Jesus spricht über beide. He said, blessed are they which do hunger. Glückselig sind die hungrig sind. And thirst after righteousness. Und nach der Gerechtigkeit dürsten. For they shall be filled. Denn sie sollen satt werden. Amen. Amen. God wants us to be hungry. Gott will, dass wir hungrig sind. And to taste after righteousness. Und nach der Gerechtigkeit dürsten. Then we will be filled. Dann werden wir auch satt werden. People all over the world, we are hungry. Leute überall auf der Welt sind hungrig. Everybody are hungry. Jeder ist hungrig. Then what are you hungry of? Wonach hast du Hunger? So many are hungry of house. Viele sind hungrig nach einem Haus. They are hungry of husband. Hungrig nach einem Ehemann. They are hungry of having children. Hungrig danach Kinder zu haben. They are hungry of stay. Hungrig nach einer Aufenthalt. My biggest problem now is stay. Mein größtes Problem ist jetzt die Aufenthalt. My biggest problem now is husband. Mein größtes Problem ist jetzt der Ehemann. If I get husband, wenn ich den Ehemann when you habe, get husband, another door of problem. Und wenn du den Ehemann hast, öffnet sich eine andere Tür der Versuchung der Probleme. Praise the Lord. Halleluja. Problem does not mean the end. You see, for problem to be solved does not mean the end of problems. Nur weil ein Problem gelöst wird, heißt das, dass das nächste nicht schon unterwegs ist. God's children are hungry of properties, job. Gottes Kinder sind hungrig nach Gegenständen. But Jesus said, he did not talk about job here. Aber Jesus spricht hier nicht he über said, Arbeit. He said hungry and thirst after righteousness. Sei hungrig und dürste nach Gerechtigkeit. The reason why you are never satisfied. Der Grund, weshalb du nicht zufrieden bist. People are never satisfied. Du bist nie zufrieden. Because you are hungry for the wrong things. Du bist hungrig nach den falschen Dingen. What are you hungry of? Wonach hungerst du? Wonach dürstest du? Jesus did not say, "Blessed are those who are hungry of joy." Jesus hat nicht gesagt, gesegnet sind die, die nach einem Job hungern. For they shall have the job. Und sie werden den Job haben. Or properties or whatever. Güter oder was auch immer es ist. But hungry and thirst after righteousness. Aber die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Righteousness is not doing Gerechtigkeit bedeutet nicht Gutes zu tun. It's not doing good. Nicht Gutes zu Christ is our righteousness. Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. Depending on Christ is our righteousness. Zu verlassen, das ist unsere Gerechtigkeit. You see, trusting Him. Ihm zu vertrauen. And never depart from His word. Und nicht von seinem Wort zu weichen. The righteousness is not adopting children. Gerechtigkeit heißt nicht Kinder zu erziehen. Feeding the poor. Oder die Armen satt zu machen. The Christ righteousness. Die Gerechtigkeit von Christus. You know, religious righteousness. Die religiöse Gerechtigkeit. You see, you go kiss baby. Go and kiss baby. The poor want to kiss baby. You see, people, you see religion. You see, what is Dalai Lama? What is this man with this red with red? Dalai Lama. You see, I'm not against people. Ich bin nicht gegen Menschen. But I hate Satan. Ich hasse den Teufel. I hate Satan. Ich hasse den Teufel. I hate Satan. Ich hasse den Teufel. And look at how many people following them. So viele Leute gehen diesen Menschen. Follow Christ and not follow Paul. Folge Christus und folge nicht den Paulus. Follow Christ. And not follow Mary. Nicht Maria. Jesus himself did not follow the mother, Mary. Jesus selbst nicht seiner Mutter Maria gefolgt. Here is our example. Er ist unser Vorbild. When the mother came to look for him, als die Mutter kam, um nach ihm zu suchen, said something else. Hat etwas anderes gesagt. But today people they want to go to God through Mary. Wollen sie zu Gott finden durch Maria? Satan have a lot of ways. Der Teufel hat viele Wege. So many ways. So viele Wege. That he can use to bring people into Leute in. Because he doesn't want to go to hell alone. Er will nicht alleine in die Hölle gehen. He doesn't want to go there. Nicht Jesus in die said, gehen. Hell have been prepared for Satan and his angels. Jesus hat gesagt, die Hölle wurde vorbereitet für den Teufel und seine Dämonen. But Satan does not want to go there. Aber der Teufel will nicht alleine dort. And it's so painful how people are cooperating with him. Wie viele Leute einfach mit ihm zusammenarbeiten in different ways. Mit ihm hingehen. Different ways. In Luke, no, in John 6. Let us go to John 6. Johannes 6. John 6. John John 6 from verse 26. Johannes 6, 26. But now they were looking for Jesus. Sie haben nach Jesus gesucht. People desire. They were looking for Jesus. They desire Jesus. Sie haben nach Jesus gesucht. Sie haben sich Jesus gewünscht. If you read it from the beginning, you will understand it better. Wenn du es von Anfang an liest, dann wirst du es besser verstehen. Let me say. From the middle, you will understand it better. That they were all looking for Jesus. Sie haben alle nach Jesus gesucht. And when they now, when they found him, als sie ihn gefunden haben. Verse 26, because we have a lot to do, please. 26. Jesus answered them and said, "Verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled." Jesus antwortete ihnen und sprach: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid." They were looking for Jesus. Sie haben nach Jesus überall gesucht. They were hungry. Sie waren hungrig nach etwas. Hungry of what? Aber was war ihr Hunger? Worauf hatten sie Hunger? We are not to forget that Jesus wants us to be hungry of the truth. Du hast nicht vergessen, dass Jesus gesagt hat, wir sollen hungrig nach der Wahrheit sein. You know, when people come to church, wenn Leute zur Gemeinde kommen, there are things they want to see in the church. Es gibt Dinge, die sie in der Gemeinde sehen wollen. Until they see it, they just go to another, they'll be looking for more church. From one church to the other. Zu Gemeinde, zu How many people are in the church? Wie viele Leute sind in der Gemeinde? As if they are going to pack the people home. Als ob man die Leute mitnehmen wollte nach Hause. What are you... Is that your business? I cannot understand people. How many people are in this church? How beautiful is this church? Ist denn die Gemeinde? The church is beautiful, but your life is not beautiful. Die Gemeinde ist schön, aber dein Leben ist hässlich. Your life is so ugly. A lot of people, they go to churches, you see. But look at your life. Die Leute gehen zur Gemeinde. Because they are hungry of the wrong food. Aber guck dir ihr Leben an, weil sie hungrig sind, ständig Hunger haben nach der falschen Nahrung. And that's why they are not filled. Und deswegen werden sie nicht satt. And these people, and Jesus said, "Verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracle. Because if you see the miracle, wenn du die Wunder siehst, you see, if you see the miracle, die Wunder siehst, die Zeichen, because you know miracle. When there is miracle, that's manifestation of the power of God. Zeichen ist die Manifestation von Gottes Kraft. And once there is miracle, wenn es ein Zeichen God ist, is glorified. Wird Gott verherrlicht. And I'm not saying the miracle of this world. There are miracles die Wunder that dieser Welt, this denn es gibt auch Wunder. That the Satan, that is the true Satan. You see, there is a miracle that glorifies God. Aber ich meine, die Wunder, die Gott verherrlichen. You see, and once your focus is in Christ, you see, and the Father, because we are all not born. We are not from baby. We don't even know Christ. Von Kind auf kennen wir Christus. And our life have been so up and down. A lot of mistakes ständig Fehler über Fehler. But when you once you not come to Christ, there's a lot of restoration. He will restore your life back. You see, everything that was lost, that to come back, not the victory. You see, every other victory, because God is a God of restoration. And in manifestation, und you see, in der Manifestation, when there is manifestation, you glorify him. Because he is the source of that manifestation. Denn er ist die Quelle dieser, understand me, please. Er ist die Quelle dieser Manifestation. You have to see Jesus and say, who is the source? Because the source of the manifestation is... If you want to know the source of the manifestation, that is the writing. That is, you want to know God. Wenn du die Quelle dieser Manifestation sehen willst, dann findest du Christus und das ist Das ist das Wahre, das ist das Wirkliche. He said, you seek me not because you saw the miracles. Ihr sucht mich nicht wegen den Zeichen. Where is this power coming from? Woher kommt diese Kraft? I want to have relationship with this God. Beziehung mit diesem Gott. I want to know this God. Ich will diesen Gott auch kennenlernen. I want to know him. Ich will ihn kennenlernen. You see, where is this miracle coming from? The truth, you see, woher kommt das? He said, but because you did eat of the loaves, and we are filled. Because of properties. Wegen den Dingen. Because of, you see, because of things. Because of material. Materiellen Gegenständen. You see, people go to church, you see. Yeah, it's like going to the doctor. You know, when you are sick, you go to the doctor. Wenn du krank bist, gehst du zum Arzt. And once you are, when the problem is over, no more doctor. Wenn es dir gut geht, dann brauchst du nicht mehr zu gehen. That's how people visit God. So besuchen Menschen Gott. Hey, it's for her. He's going to church. Does he have problem? Was? Er geht zur Kirche, hast du auch wieder Probleme? It's a relationship with your father. Aber es ist eine Beziehung mit deinem Vater. It's a relationship with Christ. Es ist eine Beziehung mit Jesus Christus. He's not visited. The judge shall live by faith. Die Gerechten sollen im Glauben wandeln, nicht nur den Glauben besuchen. He protects you. Denn er beschützt dich. Because protection is better than cure. Denn der Schutz ist besser als die Heilung. You know, we love cure better than die Heilung. Better than protection. Und wir denken, es ist besser als Schutz. We visit. How we visit doctor, that's how people visit God. So wie wir den Arzt besuchen, so besuchen manche Leute Gott. My cousin he came from London to visit us some time ago. Er ist vor vielen Jahren zu uns gekommen, aus London hat uns besucht. He said, there's nothing to pray for here in Europe. Und hier in Europa gibt es ja gar nichts, wofür man beten kann. He said, because you have a good job, einen guten Job, a wife, children, everything Kinder, just alles läuft. No need to pray. Man hat keinen Grund zu beten. Because that thing that is based on just the natural. Die Leute denken, es basiert auf dem Natürlichen. And that's what people do today. Und das tun Leute heutzutage. Prayer is not asking God things. Aber it's a relationship. Beten ist nicht ein Einkaufen von Gott. I don't want to go to prayer now. Praise the Lord. Hallelujah. It's a relationship with our Father. Eine Beziehung mit unserem Vater. That those things will not even come to you. Dass diese Dinge noch nicht mal zu kommen. The cancer will not even come. Der Krebs wird noch nicht mal zu kommen. Some place of you not looking for things to cure it. Geschweige denn, dass du jetzt anfängst, dagegen beten zu müssen, weil er schon da ist. You see, and even when they come. Und selbst wenn er da ist. He's not there to kill you. Ist er nicht da, um dich zu töten? Because nothing can kill you. Denn nichts kann dich töten. I don't know if you understand me. There's nothing that can kill you. Nichts, was dich töten kann. The Hebrew said he made the minister a flame of fire. In Hebräer steht, er hat seine Boten zu Feuerflammen gemacht. We are all his ministers. Wir sind alle seine Botschafter. All children of God. Wir alle Kinder Gottes. That surrender to Christ. Die sich Christus hingegeben haben. You are his minister. Sein Botschafter. You see, he made us a flame of fire. Die Feuerflammen. And that is why, you see, when things are coming, they know Dinge that you have the fire. Sie wissen, dass wir das Feuer haben. It's like Satan, you know. Jesus never run away from Satan. Jesus ist nie von dem Teufel geflüchtet. Anytime Satan, they see him. They will say, we know you. Ihn gesehen hat, er hat erkannt, wer er ist. Er hat gesagt, wir kennen dich. Remember, Jesus, I know. Jesus kenne ich. Paulus kenne ich. Who are you? Wer bist du? The demons, they know you. Die Dämonen kennen dich. They know that they cannot come to you because it is illegal. Kommen können. Das ist ein illegaler Ort. They cannot, you see, bacteria. They know that they cannot come to you. Sie wissen, dass sie nicht zu dir kommen können. Because they have to pass through Jesus before they can get to you. Jesus gehen, bevor sie dich erreichen. Because greater is he that is in you. Ist der in dir ist. You because they, you see, they just know you. They know you. Sie kennen dich. I mean those who surrender to Christ. Ich meine die sich Christus voll und ganz who submit to Christ. Die sich Christus who no longer see themselves. Nicht mehr sich selbst sehen, aber Christ. Jesus Christus sehen. It's not those that do not sin, please. Es geht nicht um die nicht sündigen. It's those that just see Christ. Aber die einfach Jesus sehen. That refuse to see anything. Sie weigern Fehler zu sehen. Because you know we are like, If your focus is in mistake, you keep on making mistakes. Wenn dein Fokus ständig auf Fehler liegt, wirst du weiter in Fehler begehen. Only one sin that was in the world in Genesis. Nur eine Sünde war auf der Welt in Genesis. Mose. You see, before when God created Adam and Eve. Als Gott Adam und Eva erschaffen hat. Only one sin. Eine Sünde. Don't eat the fruit. Ess nicht von der Frucht. You see, if your focus is on that sin. Wenn dein Fokus auf dieser Sünde ist. If you tell people don't spit on this thing. Wenn du Leuten sagst, spuck nicht auf dieses Ding. As soon as you say it. Sobald du sagst. Spit will become it to come there. Wird sich die Spucke schon in deinem Mund bilden. Because you know. Our imagination, our mind. If I say banana, wenn ich sage Banane, your mind, you go to banana, you don't go to apple. Banane vorstellen, nicht einen Apfel. Because of what you see. Dem, was ich gesagt habe. And if I say banana, I say ripe banana. Then you leave the green. Dann lässt du die Grüne weg und du fängst dann über die Gelbe nachzudenken. You know what? Wisst ihr was? You focus. Allow your focus to be in Christ. Lass uns den Fokus auf Christus. That's how to drive sin away. Verscheucht mir die Sünde. That's how sin is to run away from you. So wird die Sünde. You need to sin. You will not even remember. Somebody has to remind me to sin. Man muss mich daran erinnern zu sündigen. Somebody has to remind me. Man muss mich daran erinnern. Because I don't even remember. Weil ich mich nicht daran erinnere zu sündigen. Praise the Lord. Halleluja. They were looking for Jesus everywhere. Die haben nach Jesus überall. And when they now found him, als sie ihn gefunden haben, verse 27. 27. Jesus said, "Labor not for the meat which perisheth." You know, there was a place we went to where Jesus said, "My meat is to do the will of God." Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist. Ihr wisst, wir haben eben eine Stelle gelesen, wo steht, dass Jesus gesagt hat, dass sein Wille dass seine Speise ist, den Willen Gottes zu erfüllen. And here he's talking about another meat. Und hier spricht über eine andere Speise, die vergänglich ist. Because it's not all meat that denn nicht alle Speisen sind für dich gedacht. There are meat for you. Es gibt Speisen there are meat you are to reject. Es gibt Speisen, von denen du fernbleiben solltest. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott der Vater bestätigt. Be hungry. Seid hungrig. Of where the truth is. Nach dem Ort, an dem die wo die Wahrheit ist. Stop looking at how the people in the even in the church. Hör auf die Leute in der Gemeinde zu schauen. You know, sometimes we say the people, the way they treat me. Die Art und Weise, wie sie mit mir umgehen. They don't like me. Sie mögen mich nicht. Jesus did not talk about those that will like you. Jesus hat aber nicht über die gesprochen, die dich mögen werden. Be hungry of where the truth is being preached. Sei hungrig nach dem Ort, an dem wo die Wahrheit geteilt wird. And not religion. Und nicht Religion geprägt wird. You know, people live, they change places, they change their home. Leute ziehen um, die verlassen jetzt. They pass from one place to another. Sie ziehen von einem Ort zum anderen. Because of jobs. Wegen einem Arbeitsplatz. But how many people have you heard that park because of jobs? Wie viele Leute hast du schon gehört, die umgezogen sind wegen einer Gemeinde? I don't want to be late again. Ich will nicht mehr. I want to go near there. Ich will näher an der Gemeinde. You see, I don't want to be far away. Ich will nicht weit weg. I want to go near there. Ich will näher sein. I don't want even to be listening in internet. Ich will nicht mal mehr übers Handy. You see, I want to be there personally. Ich will da sein. I don't want to see, I want to be there. Ich will da sein. People cannot change because of Christ. Leute können sich verändern, wollen keine Änderung. They cannot change where they live. Sie können ihren Wohnort, das Essen, ändern. Okay, I'm living in Hamburg. Ich lebe in Hamburg. But because of the word of God that is in that church. Aber wegen Gottes Wort, was in dieser Gemeinde. Let me park near there. Will ich dahin ziehen? I'll be hungry of when to come here. You know, some are in Hamburg. Einige sind in Hamburg. But there is no, you see, the, how am I going to? Don't forsake the assembly of the believer, of the children of God. That's what. Versäume nicht die Treffen der Gläubigen. Das sagt uns Gottes Wort. Maybe Jesus did not know that internet is there. Vielleicht wusste Jesus nicht von dem Internet. You see, he says, don't forsake it. Sonst nicht versäumen. Be hungry to be close to the house of God. In der Nähe von Gottes Haus. Be hungry. Be hungry. Niemals zu spät zu kommen. Be hungry. Be hungry. Make it. I say I will be there. Ich werde da sein. I will not miss it. Ich werde es nicht verpassen. And he said those that are hungry and thirst after righteousness shall be filled. Die hungrig sind und nach der Gerechtigkeit suchen, sie werden satt werden. And those that are not hungry, die nicht hungrig sind, they will not be filled. Werden nicht satt werden. Those that are not hungry, nicht hungrig sind, of the righteousness, nach der Gerechtigkeit. Reasons why things are not working. Gründe, weshalb Dinge nicht funktionieren. What are you hungry? Wonach hungerst du? It's just like he said, and seek first the kingdom of God. Genauso wie das, was er in Matthäus 6 sagt, such erst nach dem Königreich Gottes. Except you seek the kingdom of God first. Such erst mal nach dem Königreich Gottes. You see, except you seek it first. Wenn du danach suchst, then you have other things. Dann hast du die anderen Dinge. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Dem Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit. You see, and all others alles andere be added unto wird dir hinzugefügt. What do we do? Was tun wir? We leave the kingdom of God. Wir lassen das Königreich zurück. We seek property. Und suchen nach we seek husband. Wir suchen nach dem we seek wife. Wir suchen nach der Frau. We seek things. Wir suchen nach dem. Those things are to seek you. Aber diese Dinge sollten uns aufsuchen. The house, the husband is to seek you. Ehemann, die Ehefrau, not you seeking them. The signs shall follow them. Now notice, not you following signs. Denn diese Zeichen sollen uns folgen und nicht wir sollen den Zeichen hinterher sein. He said, all this blessing in Deuteronomy 28. He said, all this blessing shall pursue you and overtake you. Wird hinter uns her überholen. But our children of God pursue. And what are they doing today? They are pursuing the blessing. Aber Kinder Gottes, wir sind hinter dem Segen her. You say, a good job is there. Hey, job, wir müssen rennen. Would they take me? Werden sie mich nehmen? How is it just take me? We start fasting and praying. Fängst an zu beten und zu fasten. To be rich in the kingdom of God. Reich zu sein im Königreich Gottes. It's not natural. Ist nicht natürlich. Wealth is supernatural. Reichtum ist übernatürlich. It's both sides. Ob es teuflisch ist oder that of Satan is supernatural. Das vom Teufel ist übernatürlich. Check those that are really wealthy. Denn schau dir mal die Leute an, die wirklich. I'm not just saying just having the money. Ich meine nicht einfach nur das Geld zu haben. There's power behind it. Es gibt Kraft hinter diesem Geld. Satan can also give people money. Der Teufel kann Menschen auch Geld geben. That is destruction. Aber es bedeutet Zerstörung. By the blessing of the Lord. Aber der Segen des Herrn. It makes me rich. Es macht mich reich. And added no sorrow. Und fügt mir kein Leid hinzu. But if you are not hungry, aber wenn du nicht hungrig bist and thirst after righteousness, nach der Gerechtigkeit dürstest, you will not be filled. Wirst du nicht satt werden. The reason why you are not satisfied das ist der Grund, weshalb du ständig unzufrieden bist. People are not satisfied. Warst du unzufrieden? Because they are so much hungry of the wrong things. Sie sind nach den falschen Dingen. In verse 28. 28. They said they unto him, what shall we do, that we might walk the works of God? Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe on him whom he hath sent. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an dem glaubt, den er gesandt hat. Ist dein Job noch big genug? Ist das nicht eine... Ist dieses Job big genug? Ist dieses Werk nicht groß genug? To believe his word. An sein Wort zu glauben, ihr habt... To believe Christ. An Christus zu glauben. The fight we not fight today. Den Kampf, den wir jetzt kämpfen... Is fight the good fight. Ist der gute Kampf des Glaubens. The fight we not fight today. Den Kampf, den wir jetzt kämpfen... Is fight the good fight of faith. Der gute Kampf des Glaubens. Because since we come, then we want to tell you that the word of God is a lie. Die uns sagen wollen, dass Gottes Wort, Gottes Versprechen eine Lüge ist. Satan have a lot of sins to bring. Der Teufel hat viele Dinge, die er bringen kann. To take you out of the truth. Um dich von der Wahrheit wegzubringen. But Jesus said, aber Jesus sagt, du wirst die Wahrheit erkennen. And the truth und you know, Wahrheit shall make you free. Wird dich frei machen. If you are hungry of other things, wenn du hungrig bist nach anderen Dingen, except after righteousness, alles andere als der Gerechtigkeit Gottes, you will not be filled. Wirst du nicht satt werden. The reason why we are so worried. Der Grund, weshalb wir so viele Sorgen haben. Our joy is up and down. Unsere Freude ist ein Hoch und Tief. People come here. Leute kommen hier hin. And I've met people. Ich habe auch viele Leute getroffen da draußen. They look hungry. Die sehen hungrig aus. You see, there is a sin. You see, they can't. You know, I'm not talking about Jesus. Yeah, I'm a Christian. I'm a Christian. I'm born again. You see, they look hungry. Sie sehen hungrig aus. That they are hungry of the real thing. Sie sehen hungrig nach dem Richtigen aus. But what are they hungry for? Wonach sind sie wirklich? Why are you here today? Weshalb bist du heute hier? Why are you listening today? Hörst du heute zu? If you don't have problem, will you be here? Wenn du keine Probleme hättest, wärst du heute hier. If your friend did not push you here, we wenn deine Freunde here dich nicht dazu gedrängt hätten, wärst du heute hier. You see, if it is not after prayer but prayer in your life, will you be here today? Wärst du schon die Gebete über Gebete in deinem Leben, wärst du heute hier. People going from one church to another. Leute wandern von Gemeinde zu Gemeinde. What are they hungry of? Wonach hungern sie? People go from one country to another country. People are coming from Africa. Zu Land. Sie kommen von Afrika. They're hungry of something. Sie sind hungrig nach etwas. God can feed you more than you can feed yourself. Aber Gott kann dich besser satt machen. And he told us how we are going to be filled. Und er sagt uns, wie wir satt werden. How we are going to have that victory? He told us already. Das hat er uns gesagt. He said, meditate in my word so day and Tag night. Und Nacht in seinem Wort. He did not go say go to job both day and night. Wir sollen Tag und Nacht über sein Wort nachdenken und nicht Tag und Nacht arbeiten. If you want to keep that job, surrender it to him. Arbeit behalten willst, dann übergeben. The marriage you want to keep, you want to see. Die du behalten willst. Whatever you want was to keep. Was immer du behalten better willst. Surrender it to Christ. Gib es lieber jetzt, gib es lieber gestern schon, Gott. Because whatever does not belong to him. Was auch immer ihm nicht gehört, ist nur für eine bedingte Zeit. People go from country to country. Leute gehen von Land zu from Land, one job to another. Von Arbeit zu Arbeit. You know, we go from one job to another. Von Arbeit zu Arbeit. I'm number one example. Ich bin das Beispiel dafür. I go from where I've been to so many jobs. Ich war jobs schon an so vielen Arbeitsplätzen. So 2 months, 3 months, zwei Monate, 3 Monate, ein Jahr. I was hungry or something. Ich hatte Hunger nach etwas. But thank God. Aber Gott sei Dank. Thank God. Gott sei but Dank. I'm not satisfied ich with him. Ich bin satt geworden. I'm satisfied with him. Zufrieden. You see, from one to another, I was never satisfied. I know something was missing. Ich wusste, dass etwas fehlt. I thought it was a job. Ich dachte, es ist eine Arbeitszeit. You know, when we go from one, okay, this job is not good. Then let us go to another one. Lass uns einen anderen suchen. Before we know it, you know. Wissen. You know. Praise the Lord. Hallelujah. You see, before we know it, we are already looking for something else. Weiß, of again. Know that nobody is without hunger. Wisst ihr, dass niemand ohne Hunger auf dieser Welt ist? People all over the world, they are hungry. Jeder Mensch auf dieser Welt hungert nach etwas. The question is what are they hungry for? Was, wonach sind wir hungrig? And Jesus told us what we are to be hungry for. Und Jesus sagt uns, worauf wir Hunger haben sollen. In the kingdom of God is only what Jesus said that is the real thing. Im Königreich Gottes nur das, was Jesus sagt, das Wahre. How to get his result? Wie wir seine Ergebnisse bekommen. You see, Christ's result. Die Ergebnisse von Jesus. You listen to what he said you are to be hungry of, and be hungry of those things alone. Indem wir dem zuhören, wonach wir hungrig sein sollen in ihm, und if, das tun. You know, if you are hungry of house, wenn du hungrig bist nach einem Haus, you might get the house, kriegst du vielleicht and still Haus, be hungry. Aber bist dann immer noch hungrig. Oh, no, understand me. You know, we are hungry of job, one job. Hungrig nach einem Arbeitsplatz. And we will say, everybody help me to pray that ja, I get it. Leute, hilft mir bitte zusammen zu beten. Ah, we get it. Und wir kriegen diesen Job. Before we know, we are praying for another one again. The job is not the problem. Der Job ist nicht das Problem. Praise the Lord. Hallelujah. That's why getting that job does not mean the end of problems. Deswegen diesen Job dann zu bekommen heißt nicht das Ende der Probleme. In fact, it is. It opens a door. You see, it opens doors for other problems to come in. Es öffnet die Tür für andere Probleme, die dann reinkommen. For more hunger. Für mehr Hunger. The end of problem does not mean freedom. Das Ende von Problemen ist nicht Freiheit. You understand what I'm saying? The end of problem does not mean freedom. Das Ende von Problemen heißt nicht Freiheit. Jesus ist aber Freiheit. Denn Jesus Christus ist unsere Freiheit. Amen. So now let us quickly go to Matthew 5. Matthäus 5. Matthew 5. Leute wollen, dass ihre Feinde sterben. Hey, my enemy must die. Mein Feind muss sterben. Yeah, in Europe, people don't even know what is enemy. They have enemy. I don't know if people have enemy. Feinde. But I know Africa have enemy. In Afrika, typisch. My enemy, you are going to die. Ihr werdet alle sterben. They pray enemy. Even the church. Das ist eine Gemeinde, beten sie das. My God. There's a church, they call it a mountain of fire in Nigeria. There's no other prayer, it's enemy must die. They will just sit down. They said there's a way they sit down, just sit down like this, Rebbe. Die, die, die, he die, he die, you must die, you must die. Enemy, he will die, enemy, he. That is their prayer all through. The beast lost the answer to it. The enemy, they are saying that is to die. Is that find their sterben soll? The wrong. They're hungry of the wrong thing. Sie sind hungrig nach der falschen Sache. Learn not to be against people. Du sollst nicht gegen Menschen sein. Love people. Liebe Menschen. For God so loved Gott the world. Hat die Welt so sehr geliebt. God's kind of love is loving people. Lieb Menschen. No matter what they do. Egal was sie tun. But it is not trust. Aber es ist nicht Vertrauen. It's different from trust. Es ist anders als Vertrauen. The Bible did not say trust them. Gott, die Bibel sagt es ihnen Vertrauen. It said love them. Sollen sie lieben. Oh, no man anything but love. Schulde niemanden etwas außer Liebe. The truth, the die word Wahrheit, of God. Gottes Wort. Matthew 5. Matthäus 5. From verse 43. Matthäus 5, 43. He said, you have heard that it had been said, thou shalt love your neighbor and hate your enemy. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. I don't have any enemy. Ich habe keine Feinde. The only enemy I have is Satan. Den einzigen Feind, den ich habe, ist Satan. Not people. Nicht Menschen. I pray for everybody. Ich bete für jeden. But I say unto you, love your enemies. That is from Jesus. Ich aber sage euch, das ist von Jesus, liebt eure Feinde. They did not say love Satan. Hat nicht gesagt, liebe den Teufel. We know that Satan is our enemy. Wir wissen, dass der Teufel unser Feind ist. I heard that there is a church that they love Satan. Es gibt sogar eine Gemeinde, die sagt, sie lieben den Teufel. They said because Jesus said love Jesus your enemy. Gesagt hat, wir sollen unsere Feinde lieben. Which means it is including Satan. Das heißt also auch den Teufel. Then why did Satan? Why did Jesus? Why did he come? He came to destroy the works of Satan. Aber weshalb ist Jesus gekommen? Er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Satan is a spirit. Der Teufel ist Geist. People are flesh and Menschen blood. Sind Fleisch und Blut. And the Bible says we wrestle not against flesh and blood. Und die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und but Blut. But against principalities, against powers. Sondern gegen Kräfte und Mächte. We fight them. Das bekämpfen wir. We fight against the lies of Satan. Wir kämpfen gegen die Lügen des Teufels. We don't even fight Satan because he has been defeated. Den Teufel an sich, denn er wurde schon besiegt. But we what we are, there is lies that Lügen, are everywhere. Die überall noch sind. That we want to tell you the word of God is not wollen, true. Gottes Wort eine Lüge ist. That you are to use the word of God to keep his lies out. That's why Jesus called the word of God truth. Deswegen, and once you now know the truth, wenn wir die Wahrheit kennen, then wir the die lies Lügen is over. Beiseite schaffen. But I say unto you, love your enemy. Don't love Satan, please. Liebt eure Feinde, liebt aber nicht den Teufel. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. I love it. That's not natural, that is supernatural. Segnet die, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Ich liebe das, weil das ist nicht natürlich, das ist nicht gewöhnlich, das ist außergewöhnlich. That's a supernatural life. Übernatürlich. To love those who hate you. Zu lieben, die dich hassen. Do good to them that hate you. And pray for them which despisefully use you. Und bitte für die, welche euch beleidigen und verfolgen. You know, we don't fight. Wir kämpfen nicht. Islam, they fight. Muslime, die kämpfen vielleicht. You see, the Muslim, they fight. Sie kämpfen. They see people as their problem. Sie sehen die Menschen als das Problem. How many people can you kill? Aber wie viele Leute kannst du töten? You cannot kill everybody. Du kannst nicht jeden töten. You see, Satan is a spirit. Der Teufel ist ein Geist. And once you kill somebody, he's going to the other person. Wenn du eine Person tötest, wird er zum anderen gehen. You cannot fight spirit du kannst with flesh den Geist nicht bekämpfen mit Fleisch. And the word of God is spirit aber Gottes Wort ist Geist und Leben. And that is why you can't, you defeat it. You see, once it comes to the word of God, Satan is defeated. Wenn es um Gottes Wort geht, dann ist der Teufel besiegt. You see, his spirit to spirit. Von Geist zu Geist. There's nothing that can defeat Satan except the word of God. Nichts kann den Teufel besiegen außer Gottes Wort. Flesh and blood is zero. Fleisch und Blut können nichts. And that's why sicknesses and diseases. Es sind Krankheiten. Doctor cannot even solve them. Der Arzt kann sie nicht wirklich. It's a matter of time they're coming back. Es ist eine Frage der Zeit, bis sie wieder hochkommt. But what softens things from the roots? Aber das, was Dinge wirklich von is der Wurzel the word of God, because it's spirit and it's life. Gottes Wort, denn das ist Geist und Leben. Because all these problems, they are not physical problems. All diese Probleme sind keine physischen Probleme. They are coming from the spiritual world. Sie kommen von der geistlichen Welt. He said that you may be the children of your Father, which is in heaven. For he hath made his son, the son, his son, his son, his son, his, the son belong to him, belong to God. To rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. For if you love them which love you, wenn ihr die liebt, die euch lieben, what reward have ye do? Was habt ihr für einen Lohn? Do not even the publicans the same. And if you salute your brethren only. You know, when we salute, when we greet people, they don't even answer. They rejoice in you. They ignore you. But rejoice. He said, look at verse 47. And if you salute, if you greet your brethren only, you see, those who reply you only. Wenn ihr nur die Leute begrüßt, die euch auch wirklich sicher. You see, those that will greet you back in return. Wenn du wirklich weißt, okay, da wird auch Hallo zurück sagen. You know, if we want to make party, we call those that can. You see, those that we know can reward us. Wenn wir eine Feier machen, dann laden wir oft Menschen ein, wo wir wissen, okay, der wird uns auch zurück einladen, der wird uns genau das Du wirst uns vielleicht sogar etwas Größeres schenken. What do you more than others? Do you do more than others? Is there any specialty? If you greet those who only return your greeting. Ist da was Besonderes an, wenn du die Leute grüßt, von denen du auch die Begrüßung bekommst? You know what? Wisst ihr was? I know how to greet people and no reply is painful. Ich weiß, es ist schmerzhaft und man muss schlucken, wenn man Leute begrüßen, sie grüßen dich nicht zurück und ignorieren dich. When we newly came here, you see, some people here, when I just greet them, they don't answer. I say, hey, God, help me to mark these people so that I will not greet them again. Okay? If I greet them, they don't answer. Then why do I keep on greeting them? Help me to mark them. Because I don't even know them again. But I say, okay, this same man again, he did not even answer me. Or this same woman again, you know. You see, he said, if you salute your brethren only, what do you more than others? Dasselbe Problem, als wir hier neu eingezogen sind, habe ich oft Leuten auch Hallo hier gesagt. Ich sage es immer noch. Und die meisten haben nicht zurück Hallo gesagt. Und ich war sauer und habe mir gedacht, boah, Gott, bitte hilf mir, diese Gesichter zu merken, damit ich genau weiß, dass der hat mir nicht Hallo gesagt. Das nächste Mal sage ich auch nicht Hallo und wechsle über die Straßenseite. Aber hier, Gottes Wort sagt mir, dass ich, was bringt es mir, wenn ich die begrüße, die mich auch begrüßen? That you greet them and no answer. The Bible said we are to rejoice. Wir sollen uns darüber freuen. Rejoice in all. Wir sollen uns in allem freuen. Rejoice in all. In allem. That is how you act on the word of God. So handelst du nach Gottes Wort. You see the will of your Father. Der Wille deines Vaters. Be ye therefore perfect. Even as your Father, which is in heaven, is perfect. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. And in verse 37, we said, even on the unbeliever, they do the same thing. They don't greet those who don't answer them. Und weiß ich auch, dass die Ungläubigen das Gleiche tun. You say, why are you different? Wie seid ihr anders? You say you are not of this world. Ihr seid nicht von dieser Welt. But your action is of this world. Aber Taten sind von dieser Welt. It's not like that of your father. Sie ähneln nicht den Taten deines Vaters. Praise the Lord. Halleluja. We don't cause enemies. Wir verfluchen keine Feinde. We don't run away from job because of people. Wir rennen auch nicht von Arbeitsplätzen weg wegen Menschen. Let the Lord direct you. Lass zu, dass der Herr uns leitet. You are changing any job or changing anything at all. Oder irgendwas. Allow the Lord to direct you. Lass zu, dass der Herr dich leitet. In Psalm 23. Psalm 23. You know this psalm in Nigeria we can say it's 100 times. Psalm 23. You just wake a child, say Psalm 23. You say, the Lord is my shepherd, I shall not want. He gave me to lie down in the great pasture. He gave me, you see. But I did not even understand it then. It's a powerful word. It's a powerful word. Psalm 23. Abato, can you help us to read Psalm 23:1-4? And Jenny, help us to read 5 and 6. The herdsman. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weist mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Steck und Stab, die trösten mich. Na du? Du bereitest von mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen. Und mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. The Lord is my shepherd. I shall not want. Ich shall lack nothing. Du wirst dann nichts mangeln. It's my protection. I lack mein Schutz nothing. Und mir wird es dann nicht I'm satisfied mangeln. With him. I lack nothing. It is my everything. I lack nothing. Mir mangelt es an nichts. Even though I cannot buy that shoe, it is natural, but it is my everything. I lack nothing. Er ist mein alles und mir mangelt es an nichts. You see, instead of expecting, instead of money coming, you see, bills are coming. I'm satisfied with him. Aber ich bin zufrieden mit ihm. You see, we are praying for the same thing. Others are having it. I'm not having it. Wir beten für die gleiche Sache und andere Leute bekommen es. I shall lack nothing. Aber mir mangelt es an nichts. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. You know the soul, the old and the new. Er quickt meine Seele, die Seele. He brings us to das Neue. You know when bacteria eat something, we just destroy part of the body. Bacteria, eine Infektion kann Teil des Körpers komplett zerstören. He restores your body. Aber er stellt deinen Körper wieder her. He restores my soul. Er quickt meine Seele. He leadeth me in the path of righteousness. Without the Holy Spirit, you can never go through the path of righteousness. You cannot depend on Christ. Weg von Christus gehen. Du kannst dich auf Christus verlassen. You depend on yourself. Du kannst dich auf dich selbst verlassen. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, death around me. Der Tod um mich herum. I might dream that I die. Vielleicht träumst du davon, dass ich sterbe. But I know the Lord is my shepherd. Aber ich weiß, dass der Herr mein Hirte ist. You see, I might dream of terrible dreams. Vielleicht träume ich schreckliche Träume. I might receive a terrible letter. Eine schreckliche E-Mail. Terrible news. Schreckliche Nachrichten. From anywhere. But the Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. I might be going for an interview. Vielleicht gehe ich anytime from now. But I know he is my shepherd. Aber ich weiß, dass er mein Hirte ist. I might be going for any exam. Vielleicht gehe ich zu meiner Prüfung rein. That is the Lord your shepherd. Or the exam. The examiner is your shepherd. Ist der Herr dein Hirte? You know some people examine. Oder ist der Professor dein Hirte? Or you are your. Dann bist du dein eigener Hirte. I read well, that's why I pass. Ich habe gut gelernt, deswegen werde ich auch sicherlich bestehen. I depend on Christ, aber that's why I pass. Ich verlasse mich auf Christus, deswegen. Is my result. Habe ich schon gewonnen, denn er ist mein Ergebnis. Yet though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. I fear no evil. Ich fürchte kein Unheil. I'm not afraid to give testimony. Ich habe keine Angst, Zeugnis zu geben. Your testimony bring even the unsaved to the kingdom of God. Zeugnisse bringen sogar Ungläubigen das. Don't be tired of giving it. Hab es nicht satt, diese Zeugnisse zu geben. Share it with everybody. Teile sie mit jedem. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. I have the Holy Spirit, he's my comforter. Ich habe den Heiligen Geist, er ist mein Tröster. Thou preparest a table before me in the presence of my enemy. He did not kill the enemy before he prepared the table. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Er hat nicht alle Feinde erstmal getötet und dann ihm den Tisch angerichtet. He said, in the midst of the enemy, we prepare your table. Pudding will be there, ice cream will be there. Alles wird auf diesem Tisch sein. Your God. Hey, whatever. Abolo. Abolo. Everything will be there. Alles wird da drauf sein. Jollof rice. You see, we prepare so beautiful. Alles wird auf diesem Tisch sein. And then we come and beg you, help me, allow me to eat. Wenn ich anfliege, ich will mitessen, bitte. Don't let them die. Lass sie nicht Don't sterben. Pray for your enemy, for people Bete nicht to dafür, die. Dass diese Menschen sterben. Pray for their salvation. Bete für ihre Erlösung in Christus. Pray for your parents' salvation. Bete Don't für die Erlösung deiner Eltern. Hassen pray sie nicht. For them. They need you sie brauchen more than dich ever. Mehr als sie zuvor. You are the only example of Christ that they know. Das einzige Beispiel von Christus, das einzige Vorbild von Christus. Anywhere you are representing egal, Jesus. Egal wo du bist, du repräsentierst Jesus Christus dort. Be there for them. Sei da für sie. Don't hate them for whatever reason. Für das, was sie tun oder was sie nicht tun. Verse 5. Thou prepared a table before me in the presence of my enemies. Thou anointed my head with oil. You see, the oil is not ororo. Das Öl ist nicht Rapsöl oder sonst. You know, people today, they say, oil. Leute tun das heute noch in Gemeinde. People are very funny. We are already anointed. Wir sind schon gesalbt. Der Heilige Geist, das ist das Öl. We have the Holy Spirit. Wir haben den Heiligen Geist schon. There's no longer burning of candles. Wir brauchen keine Kerzen mehr. Pouring of oil. Oder Öl. Jesus sent his word to heal. Jesus hat sein Wort gesandt. The word of God is, if we can even finish it today, the word of God is a container. Gottes Wort ist ein Behälter. It is full of power and authority. Und Autorität. And that's why once you speak it, that's why authority and power is not shouting. Deswegen Autorität und Kraft ist nicht im Schreien. It's the word, is the truth, is the word of God. In der Wahrheit, es ist in and that's why once you're even preaching, Lord, God, you're just saying it gently. Deswegen, wenn du selbst ganz schärfer als ein two-edged sword. Immer noch schärfer als ein zweischneidiges Schwert. But today, Pastor has to be sweating. Muss der Pastor schwitzen? He works so much. They're sweating, don't run up and down. I can remember somebody told me that I don't run up and down. I said, I don't need to run up and down. Even my unbeliever, I'm even shouting because I'm a teacher. I want to teach. Ich will lernen. Paul was a teacher. Paul ist mein Lehrer. You see, I just want teaching, help people to understand. Das hilft Menschen zu verstehen. Thou anointed my head with oil, my cup runneth over. You see, overflow. Überflow. The anointing, the Holy Spirit is. You see, once you have relationship with the Holy Spirit, mit dem Heiligen Geist, your cup runneth over. Läuft dein Becher über. It helps you to bring everything in your spirit to your physical life. Hilft dir alles, was in deinem Geist ist, in das Physische zu because bringen. All that you have in your spirit, they are to come out. Denn alles, was in deinem Geist ist, sollte rauskommen. Until they come out, the unsaved cannot believe you. Erst wenn das rauskommt, dann können die Ungläubigen dir auch glauben. You see, they will not believe you. Sie werden dir nicht because glauben. They cannot even see your spirit. Denn sie können deinen Geist nicht sehen. You see, until they come out, yourself cannot even believe you that können you are blessed. Gläubigen nicht glauben, dass, können die Ungläubigen nicht glauben, dass du wirklich gesegnet bist. Seeing is believing. That's the natural. Ist das Glauben für diese Menschen. And that's why they are to come out. Deswegen muss es rauskommen. You see, verses, let me go to verses. Surely goodness and mercy shall follow me. And your goodness and your mercy. Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Follow me all the days of my life. It's not for some time. Nicht nur für eine kurze Zeit. You see, all the days of my nicht nur in diesem Moment, life. You know where you are going outside. Wir anywhere you are. Angels, they are just Engel following you. Folgen mir. Be aware of it. Seid ihr das bewusst? Know that you are never alone. Weißt du, dass du niemals alleine bist? If you remember Elijah, wenn du dich an Elia erinnerst, when the Syrian army came, als die syrische Armee and the servant said, Elias, my master, look at them, there are so many. Meister, diese Leute sind so viele. And Elijah, he said, those that are with us. Und Elia hat gesagt, die mit uns sind. And those people, they are not just, it's not when Elijah said it that they just rushed there. They have been there. Und diese Leute, diese, the diese angels. Himmels, diese Himmel, Himmelsschar, diese Engel, sind nicht auf das Wort von Elia auf einmal aufgetaucht, sondern sie waren die ganze Zeit schon anwesend. But because we don't see in the spirit. Aber wir nicht im Geist sehen. We don't see with our naked eye. We cannot see the spirit world. Wir sehen nicht die geistliche Welt. Because of that, most of deswegen. Us, we are, it's as if it's nothing is around so, ob nichts passiert. And we see that we are always alone. Wir denken immer, wir sind alleine. We are never wir alone. Niemals alleine. But be aware that those that are with you are more than those that are sei with them. Sei immer bewusst, dass die mit dir sind, größer als die auf der anderen Seite. They have been there during Elijah's time. Sie waren schon da, als Elia da war. You see, they have been there. But the servant could not see it. Aber der Knecht konnte es nicht sehen. But Elijah could see it. Aber Elijah konnte es because sehen. The word of God said it. Denn Gottes Wort hat once gesagt, the word of God said it, wenn Gottes Wort es sagt, you believe it. Musst du es glauben. That is over. Dann ist es vorbei. Praise the Lord. Halleluja. and mercy shall follow me. Gnade und Güte werden mir folgen. They follow me everywhere. Sie folgen mir überall. It's not they are going to follow me. Sie werden mir folgen. They are already following me. Folgen mir schon. They are following me everywhere. Folgen mir. I'm never alone. Remember this word of Jesus again. When he said, I will never leave you, I will never forsake you. Niemals verlassen. You see, which means I will never leave you, I will never deny you, I will never reject you. I will remain with you forever. Ich werde dich niemals im Stich lassen, im Regen stehen lassen. Ich werde dich niemals vergessen. Das sagt am Ende von Matthäus. But because our eyes cannot see things, the natural eye. Do you know what is the germs in the air we breathe in? Die Bakterien, die in dieser Luft sind, die wir. If your eyes can see it, you will even close your nose never to breathe. Wenn wir diese Bakterien sehen, the air that is even coming from people's from sorry. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, from places. Hey, Jesus. See if you have saved us. What is happening? You see, there's things, you see, things on air, bacteria, everything. Why do you wash your hand after when you get to the kitchen? Wieso wäschst du die Hände? Or when you come home? Wenn du nach Hause kommst. Your hand is not dirty. It's still the same as you, you see. You can see it, but you wash it. Because there are things that you do not see that are more than things that you see. Dinge, die du nicht sehen kannst, die großen Sachen, die du siehst. Das ist die geistliche Welt heute. We have angels around us. Wir haben Engel um uns herum. And there are demons everywhere today. Demons. That's why you are careful what you say. Sie musst du aufpassen mit dem, was du you sagst. You see, as angels are present, that's how demons are present. Wie Engel anwesend sind, sind auch Dämonen anwesend. And as you speak, wenn du sprichst, they take what you, angels can take what Engel you speak. Können das nehmen, was du sagst. And demons can Dämonen take what you können das nehmen, was du sagst. Be careful. Sei bitte vorsichtig. There's a power of word that is coming that the Lord gave me yesterday. Die Worte. It will be preached. Praise the Lord. Halleluja. Und darauf werden wir bald eingehen in einer Predigt. The power of words. Die Kraft der Worte. John 7. Johannes 7. Message, you will not be reading again so that you can quickly read some things, but you still have some minutes. John 7. Praise the Lord. Hallelujah. There's somebody around us today. What is your name? Kate. Eh? Okay. You are welcome. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. So John 7. Johannes 7. We are going to read 37 to 39. Kate, are you there? Mm-hmm. Are you there? I'm still looking, but it's fine. Just okay. Go on. It's fine. Okay. Where are you from? Because I wanted you to help us to read. I need help. Okay. Okay. What was the verse again? That is 37. Which and chapter John 7, 37 to 39. On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them." Until 39. By this he meant the Spirit whom those who believed in him were later to receive. Up to that time the Spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified. Thank you. You read beautifully. Verse 37. In the last days, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, "If any man thirst," you see this thirst again. He said, "What's true?" If you thirst, you thirst. Let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living waters. He's talking about baptism of the Holy Spirit. Er spricht über die Taufe des Heiligen Geistes. But this speak he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Jesus was not yet glorified. Jesus wurde jetzt noch nicht verherrlicht. You know, when Jesus was here, the whole of the Holy Ghost was in him. War der ganze Heilige Geist in ihm. You see, everything, they were all in him. Alles war in ihm. And when he now left, that's why he told the disciples. He said, don't preach until you receive power. Erst wenn ihr die Kraft empfängt. You are to receive him, because without the Holy Ghost, Jesus could not even walk. Denn ohne den Heiligen Geist konnte Jesus nicht arbeiten. Jesus, he needed the help of the Holy Spirit. Jesus brauchte die Hilfe des Heiligen Geistes. Remember when the dove came, when it came upon him. Erinnert euch, als die Taube auf ihn gekommen ist. In River Jordan. See, he was filled with the Spirit. Am Jordansee, genau. Er wurde gefüllt mit dem Heiligen Geist. God, the Spirit, you see, is already God. Auch von seinem Geist schon Gott war. But he needs the power, the power from the Holy Ghost. Die Bekräftigung vom Heiligen Geist. Because flesh and blood cannot do that job. Fleisch und Blut können dieses Werk nicht vollbringen. And that's why when he was going, he said, I know, I will not leave you without the comfort. Ich werde euch nicht zurücklassen, ohne den Beistand. You need the comforter. Ihr braucht den Beistand, den Tröster. Praise the Lord. Hallelujah. Because he is to help you to know the truth. Denn er muss dir helfen. Without the Holy Spirit, you can never know the truth. Du wirst die Wahrheit niemals erkennen können. He is to reveal the truth to you. Hier die Wahrheit offenbaren. If not, the truth that you know is a lie. Die Wahrheit, die du kennst, ist eine Lüge. If the truth is not coming from the Holy Spirit. Wenn die Wahrheit nicht vom Heiligen Geist persönlich kommt. In Johannes 16 lesen wir das. Now let us quickly go to John 4. Let us, you see, if you ask here is talking about the Holy Ghost. And Jesus also talked about the Holy Ghost here. John 4. The woman at the well. He met a woman at the well. From verse 1. He said, when therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John. Verse 2. Though Jesus himself baptized not, but his disciples. Jesus did not baptize people. It's only that's water baptism. It's only his disciples that baptized people. John baptized. Johannes hat zum Beispiel getauft. He left Judea and departed again into Galilee. Verse 3, verse 4. And he must needs to go through Samaria. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied with his journey, he was tired. You see, the son of man, the Menschensohn, the flesh will be tired. His flesh wird müde werden. And that's why people cannot even understand Jesus. They say, God will be tired. Können Leute Gott nicht verstehen? How is Jesus God? Will he be tired? God will be tired. Wie kann ein Gott müde werden? Jesus is the Son of God, is the Son of man. Jesus ist der Sohn Gottes und der Menschensohn. God is never tired. Gott ist niemals müde. Your spirit is never tired. Dein Geist ist niemals But müde. Your body Dein Körper wird müde werden. It's a matter of time. Frage der Zeit. See, the Bible said the spirit wrestles against the flesh and the flesh wrestles against the spirit. Die Bibel sagt, dass das Fleisch gegen den Geist kämpft und der Geist gegen das Fleisch. And the spirit is willing, but the flesh is weak. Der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. You see, then every day your spirit is just He's dancing, he's rejoicing, he's ständig. Never up and down. It's the flesh that is up and down. Aber das Fleisch ist ständig im Hoch und Tief. You see, your spirit is never weak. Dein Geist ist niemals schwach. Because it's Christ. Weil dieser Geist Christus ist. And not Jesus. You see, Jesus and Christ. Jesus und Christus. Learn to see the two. Lerne beides zu sehen. Now, Jacob's where was there? Jesus, therefore, being weary with his journey, sat thus on the way, and it was about the sixth hour. There cometh a woman, verse 7, of Samaria, to draw water. Jesus said unto her, Give me to drink. Give me to drink natural water. Give me natural water to drink. She can ask you for your money today. Give me your money. Oh my God. The natural water, give me to drink. Jesus can ask you to give him your money. Jesus kann dich fragen nach Geld. You know, we want to gather money as much as possible. So viel Geld wie möglich anhäufen. I want to go back to where I'm coming from. Ich will zurückgehen. Let me gather money so that I can use it. Zusammensammeln, damit ich wieder dort neu anfangen kann. To gather. Zusammeln. Is not the system of God. Ist nicht das System von Gott. You know, let me not go there. Praise the Lord. Hallelujah. The word of God is what is to bring things together or to separate it. Gottes Wort sollte Dinge zusammenführen oder auseinanderbringen. You know, people always see that once it's gathered, it's good. Man denkt immer, wenn es zusammenkommt, dann ist es gut. You see, once you gather it, it's good. Wenn du es vereinigst, ist es gut. There are some scatter that is better than gathered. Es gibt einige Dinge, die getrennt besser sind als zusammen. Now, let me not go there. No, it's not the topic of today. But Jesus can ask you to give him your time. Jesus kann schon deine Zeit bitten. You are spending your time today. Yeah. You see, you listen to the word of God. You see, he asks you to give him your time, and you gave him your time today. Und deine Zeit gefragt, und deine Zeit gegeben. You know, you in this ministry, how many, how much you are sold into this ministry? Your money, the money. Gegeben, das Geld zum Beispiel. And you see, Peter gave him his fish business. Petrus hat ihm seinen Fischerberuf gegeben. He asked Peter for his fish business. Er hat Petrus nach seinem Fischerberuf gefragt. Give me your fish business. Gib mir deinen Fischerberuf. And I will make you to be a fishers of men. Und ich mache dich zu einem Menschenfischer. No more, no longer fishers of fish. Es geht nicht mehr um Fische. The fishers. He does not want to take anything from you. He wants to turn the natural into the supernatural for you. Because until it becomes supernatural, until it is supernatural, it is just flesh and blood, and it profited nothing. Erst wenn es übernatürlich wird, dann bringt es dir was. Und sonst ist es immer Fleisch und Blut, und das bringt nichts. Es nützt nichts. God asks Abraham. Gott hat Abraham gefragt, for his son. Give me your son. Gib mir deinen Sohn. If he can ask for his son, he can ask for money. Wenn er nach einem Sohn fragen kann, kann er nach Geld fragen. He wants to know, do you trust me? Wir wissen, vertraust du mir? Do you trust me? Vertraust du mir? Give me to drink. Gib mir zu trinken. Vers 7. Verse 8, for his disciples were gone away unto the city to buy meat. They said the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. You know the Jews, they were the chosen ones. Today is not Jew as a country. You see, then in the Old Testament it was a Jew as a country. Today is no longer Jews as a country. It's through Christ that we are now children of God. Jesus answered and said unto her, he thou knowest the gift of God, and who it is that said to thee, give me to drink. You know, God, he told me the other time, to, when it was time for Thanksgiving, to tell those in Musa to sow into the kingdom of God. Hat mir gesagt, als wir das letzte Mal Danksagen hatten, dass wir auch den Leuten in Münster sagen sollen, dass sie geben. Almost no reply. Aber von mir hat niemand wahrscheinlich eine Antwort bekommen. But Jesus is saying here, if you really know who is saying, give me this water. Wenn du wirklich wüsstest, wer dir hier gerade sagt, gib mir dieses Wasser. Give me to drink. Gib mir zu trinken. That's also, you see, some here today. Genauso hier. They don't, what they hate most is just sowing to the house of God. Was sie am meisten hassen, ist das Geben, die Gemeinde. You see, but until that, whatever you have become supernatural, you just have, it profits you nothing. It's flesh and blood. Das, was du hast, übernatürlich ist, dann bringt es sonst nichts. Es ist nur Fleisch und Blut. Give me to drink. Gib mir zu trinken. If you know the victory den Sieg that is in it, der da drin liegt. Who asks you, who is telling you, give me? Wer sagt dir da, gib mir? That's you know the word of God, you are hearing it. What is what you hörst es? And you are enjoying it. Du genießt es. Is it not good for others to hear it? Ist nicht gut, wenn andere es auch hören? Through you. Durch dich. I'm preaching here, I'm not preaching alone. Ich predige nicht zu mir selbst. You see, I'm not preaching alone. Ich predige nicht zu I'm preaching here because of the help of the children of God here also. That through them, this ministry is going on. Alone, I cannot do it. That Jesus gave me, you see, the children of God here. That through them, the ministry is going on. Give me to drink. If thou knowest the gift of God, and who it is that said to thee. You know, people are blind. Blind. Once it comes to sowing the kingdom of God, they are so blind. Verblendet. You never, there's no receiving without sowing. You see, no, there's no receiving without giving. There is no harvest without sowing. You know, if you don't have a garden, you plant seed, you cannot go there and reap anything. If you don't have money in Sparkasse, you are going to Sparkasse to collect money. They will say, I know you not. It's the kingdom. The kingdom. The kingdom is a government of its own. It's a country. The kingdom of Christ is a country. And that is how Germany as a country is. You see, you have to have something here to, you see, here in the natural, people have rented to depend on in future. Hier natürlich haben Leute die Rente oder sonstige Sachen, worauf sie sich verlassen. So also in the kingdom of God. Im Königreich Gottes. Give me to drink. Thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. You see, another water. Ein anderes Wasser. A water more special than the water you are going to give me. I don't want to take from you. Noch. Was noch größer ist als das, was ich dir, was du mir geben könntest. You see, Jesus is talking about here the natural and the natural and the spiritual. Jesus spricht über das Natürliche und das Übernatürliche. You see, the supernatural and the natural. Das Natürliche und das Übernatürliche. Once you surrender anything to Christ, wenn du etwas Jesus übergibst, that thing is no longer natural. Diese Sache nicht mehr natürlich. It becomes supernatural. Sie wird übernatürlich. It becomes spirit. Sie wird geistlich. And that's why once it comes to you, it's something else. Wenn sie dann zu dir zurückkommt, ist es etwas ganz anderes. And that's how you see just five loaves and two fish can feed thousands. The natural five loaves and fish cannot feed How many people? Mehr von 1000. We cannot make it a feed best. Purpose. Können wir nicht Praise the Lord. Halleluja. I know she likes fish very well. Praise the Lord. Halleluja. We still have some minutes. Jesus asked for the natural water. Jesus hat nach dem natürlichen Wasser gebeten. So that the woman could receive the supernatural water. Damit die Frau das übernatürliche Wasser empfangen kann. Praise the Lord. Halleluja. You know, remember the rod of Moses. Erinnert euch an den Stab von Moses. You see, the natural becomes supernatural. Das Natürliche wird übernatürlich. Remember a hundredfold return. Erinnert euch an das hundertfältige. In Mark 10, we are not going there. You see, Mark 10, Jesus said, whatever you give, whatever you sow into the kingdom of God, and once it's now coming to you, it's hundredfold. Zurückkommt, es ist hundertfältig. You see, it's no longer natural. Nicht mehr natürlich. Natural cannot have hundredfold. Denn im Natürlichen kann es nicht hundertfältig sein. You see, no bank can give you hundredfold. No chef can give you hundredfold. You want to take all his economy. Du willst die Firma in Ruinen betreiben. The return is supernatural. Whatever you sow into the house of God. And it turns the remaining one with you. It was the supernatural. And that's why once you make him the head, you see, and the body followed. You know, there's no body without head. Es gibt niemanden, der ohne Kopf hat. Have you ever seen? Hast du jemanden gesehen, der ohne Kopf hat? You just take the head. You just say, hey, people will run. Once the body is now. The head is now Christ. Wenn der Kopf Christus ist, the remaining body belongs to him. Körper auch für ihn. And once you now, you see, once you now put him first, you see, you sow into the house of God. The remaining, see the remaining as he is in control. You have to know it. In Kontrolle. Know that he is in control of the other remaining. The other, the remaining ones with you, they are no longer natural. That is what it means. Who understand what I'm saying, please? You see, the remaining, if for example, I have 1,000. If I give the ministry 200, wenn ich der Gemeinde 200, the 800 will be. The 200 now help the 800. Turn the 800 to now be supernatural. Diese 200 führen dazu, dass diese 800, die noch weiter übernatürlich werden. We are not preaching. Finance today. Heute geht's nicht mit Finanzen. I will teach it for them this time. Praise the Lord. It's not only what you saw there. Es ist nicht nur das, was du dort siehst. That is, you see, the remaining one with you. You take care of it. Er gibt darauf acht. Because you make him the head. Denn du machst ihn zum Kopf. He take care of it. You have to be aware. If you are not aware, Satan will still take control the remaining money with you. Denn wenn du nicht ihn als Kopf machst, wird der Teufel in Kontrolle von deinem Gehalt sein. You see, the remaining money is still with you. Satan can still handle it. You see it. Anyhow. Was du dann noch hast, der Teufel kann es benutzen. But you after once you not put Jesus first, believe that the remaining money is in charge. Geld, that is hundredfold. And that is how the remaining money with you is hundredfold. It's not even what you give. Es ist nicht mal das, was du gibst. Let us go further. want to cut it short. We might come here again. We come to John. We will come here again. So let us quickly go to. Mm-hmm. First Corinthians 15. 1. Korinther 15. Let us go to 1 Corinthians 15. I want us to go there. We could have postponed it, but let us go there. Paul talk about something here. How does it work? 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. From verse 42. I will quickly read it. Please, you will know it. From verse 42. He says, so also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption. It is raised in incorruption. You see, once you sow the natural. Once you are now receiving, you receive the supernatural. Wenn du das Natürliche siehst, dann fängst du das Übernatürliche zurück. I don't have to rush through it. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. Verse 44. It is sown in natural body. The natural money you give. Just like the natural water. This woman is going to give Jesus. Natürliche Wasser, was diese Frau Jesus geben würde. You see, it is raised a supernatural. Look at it. It is raised a spiritual body. Though it was given, you see, what you gave is natural. Was du gegeben hast, war natürlich. But the return. Aber die Rückgabe. Is supernatural. Ist geistlich. There is natural body. And there is a spiritual body. And so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. That's everything of Jesus. Supernatural. But we are always expecting natural results. That's the problem. Because you are going to get what you expect. Expect the supernatural results. Happy that was not first, which is spiritual, but that which is natural. And afterward, that which is spiritual. The first man is of the earth, earthly. The second man is the Lord from heaven. And what you have there? Verse 48. As is the earthly, such are they also that are earthly. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. Verse 49. And as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. It's both sides. Find Latin. Praise the Lord. Hallelujah. Now this I say, brethren, that the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither doth corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment of twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. And we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption. And this mortal must put on immortality. Let me just leave there. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that's why in John 12, look at what Jesus said in John 12. Ich habe Jesus in Johannes 12 gesagt. Look at what Jesus said in John 12. If you read where we have just read, if you read it to the end, you see, you can see that there is nothing can affect whatever is now the supernatural in your hand. Wenn wir das lesen, aus Zeilen lesen, dass wir das eben gelesen haben, 1. Korinther, dann erkennen wir, dass nichts kann das ändern, was kann dieses Übernatürliche ändern, was dir gegeben worden ist. You will see that there's nothing that can change it. Du wirst sehen, dass nichts es ändern kann. That can change the... I don't know. Are we to go there? No. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. I'm just Ah, if you don't read it to the end, just a little place there. You can see here that he said, Death, where is your power? Where is your strength? Wo ist deine Kraft? Where is your strength? Wo ist deine Kraft? You cannot steal from me any longer. Nicht mehr stehlen. You cannot kill. You cannot destroy. Du kannst nicht mehr zerstören. When the natural becomes supernatural, das natürlich übernatürlich the dead has no power. Death has Kraft no power any longer. Who understand it? Praise the Lord. Hallelujah. John 12. John 12. Verse 23 to 26. Look at what Jesus said here. And Jesus answered them, saying, Aya, help us to read 23 to 26. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Praise the Lord. Halleluja. And Jesus answered, saying, the hour is come that the Son of Man should be glorified. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground, except that water, the natural water, you see, that water turned into, to now become the supernatural. Except that money, that job, that job, that you see, if you want to keep it, it has to become supernatural. If it is natural, it's a matter of, it doesn't belong to you. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die. You see, fall into the ground and die. Two things. It has to go into the ground and it must die. Muss es loslassen, damit es fällt und stirbt. First from some, it can fall into the ground, but they don't allow it to die. Sie lassen es los, aber sie lassen es zu, dass es stirbt. They will go on, you see, uproot it. Take it. What's in it? Before it dies, they take it. Bevor es stirbt, wirklich stirbt, retten sie es. But some, for some, they don't even allow it to drop into the ground. Einige lassen es noch nicht mal fallen. He bringeth forth much fruit. He that loveth me. Sorry. Let me read it again. Verily, verily, I say unto you, except the corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. It is natural. It's abideth alone. That money is natural. Until it become that of Christ. You see, that job, whatever it is, the relationship, everything. But if it dies, he bringeth forth much fruit. 100-fold. A corn of a seed. Once you sow it, it's no longer a corn of a seed in return. It's so down supernatural. Look at how you sow seed and how it just grow. He that loveth his life shall lose it. You know, people love money, their money so much. They love their jobs so much. So sehr. Ah, this is my job. I have the chef. I will do everything. I don't want to provoke you. You don't even need to provoke me before I tell you to stop. Du brauchst nicht mehr wütend zu machen, bevor ich feiere. You don't need to provoke him. Du musst nicht provozieren. But do everything perfect. Mach alles perfekt. Trotzdem wird irgendwas finden. That is why he is not your source. That job is not your source. The kingdom, you can never be sacked there. Im Königreich kann nobody can sack you there. Dort kann ich niemand. But that's your job in this world. Arbeit, it's a matter of time. Yes. Zeit. So now we can come and just take everything so out. Now we can come and alles. See, it's like a hurricane. Und auf einmal ein ganzes Unternehmen ist auf einmal weg von heute auf morgen. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life. In this world, the old life. Das alte Leben. The old life. I hate the old life. Hast du das alte Leben? I hate. That is why I gave it to Jesus. Deswegen habe ich sie. And he God gave me his own life. Er hat mir sein eigenes Leben. I have the life of Christ today. Leben von Christus. He is my life. Er ist mein Leben. I have a new life. Ich habe ein neues Leben. That is so wonderful. Das ist so wundervoll. And he that hated his life, the old life. You have to hate it. Du hast dein altes Leben hast du. And sometimes, you see, sometimes Satan wants to go back to that old life. Der Teufel will manchmal, dass du zurück zu diesem alten Leben gehst. You see, we come through dreams. Er kommt durch Träume. And it ties you with the old life. Er mit dem alten Leben durch Träume. How are you welcome? Just a dream of that girl. That girl. I don't know that boy. Ich frage mich, ob ich nur mal. Maybe there's something there. It was so wonderful. Hat eigentlich geklappt. You don't walk by dream. Aber wir wandeln nicht durch Träume. Walk by the word. Wir wandeln durch Gottes Wort. Praise the Lord. Hallelujah. A he that hated his life in this world shall keep it unto life eternal. If any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. Where Christ is, that is where you are. And that is why you know where he is. No dort Satan can come there. Ist, dort bin ich zu finden. Dort sind wir zu finden. Denn da ist der Teufel nicht. No Satan can come there. Dort kann kein Teufel. No demon, no sicknesses and diseases. But sometimes we leave the vine. Aber manchmal verlassen wir den Stein. True things. Wegen irgendwelchen Situationen. True desire, true things. Wegen irgendwelchen Wünschen. True what we refuse to allow to go. That God wants to take away from us. Was Gott eigentlich von uns nehmen will, um zu schützen. There are a lot of things he wants to take from us. Es gibt so viele Dinge, die er von uns nehmen will, um zu schützen. Come to Christ. Um zu Christus zu kommen. You are going to lose so many things. Du wirst viele Dinge loslassen, verlieren. Including sicknesses and diseases. Auch Krankheiten. Including, you see, Sorgen, Angst, problems. Probleme. You are going to lose, you see. Du wirst sie verlieren. And it's not... Friends. Freunde. That do not even love you at the first place. Die dich manchmal eigentlich geliebt haben. But they pretend to love you. Sie tun so. Because if they really love you, wenn sie dich wirklich they will not reject you when you come to Christ. Nicht verweigern, wenn es um Christus geht. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then we stop here. Praise the Lord. Then we continue here.